Vor 40 Jahren hat der Präsident Kim Il-sung die Hinweise darauf gegeben, die Frage der Evolutionsgeschichte der Menschheit in Korea wieder zu überprüfen. Aus diesem Anlass fand am 28. November in der Kim Il-sung Universität das nationale wissenschaftliche Seminar der Geschichtswissenschaftler statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer, Forscher und Studenten der Unis und Hochschulen und des Bereiches Gesellschaftswissenschaften in der Stadt Pyongyang. Die Reden hoben hervor, dass die herausragenden Menschen von Baek Do-san die originelle Idee und Theorie über die lange Geschichte Koreas und über den Ursprung des koreanischen Volkes dargelegt und die Arbeiten dafür, die Frage der Evolutionsgeschichte der Menschheit vom eigenständigen Standpunkt aus zu lösen, klug geführt und sich somit unvergängliche Verdienste erworben hätten.